Nun folgenden letzten Song wird das Mysterium um Mr. Snoid entlüftet oder gelüftet. Ja. Mein Herz doch außenrum ist Stacheldraht, so such im Labyrinth der Zeit ich meinen eigenen goldenen Pfad. Dabei oft vor Ungeduld renn mit dem Kopf ich gegenwende, weil zu blind zu sehen die Türen, die sich auftun ohne Ende. Auf dem Seil über der Leere tanz ich solo ohne Mühe, zeig dabei die Nase jenen, die mich gerne fallen sehen. Ich kann nehmen, ich kann geben, beides ist für mich möglich, auch aus Teilen und Einstecken, nun naja, so bin ich. Wesen ist halt wusselig, wie die Hor, die ich mal hat, ach bin ich manchmal schusselig, doch nie kalt und ach nie glatt. Und was ich ach gut kenne, ist das Gefühl wie Zwischenstil, was nicht leicht ist auszuhalten, dabei gelernt hat ich doch viel. Zum Beispiel, dass der Künstler wie manche zu mir sohn, der Ensche ist, der richtig leid, bloß der Rechthänd hinne droht. Einer Hand am heißen Puls der Zeit, zum Po, der Herzdame greift die Onna hin. Ich bin, was ich bin, und das ist alles, was ich bin. So bin ich. So bin ich. So bin ich. Thank you. Grund wie Hund und sanft wie Lamm, doch manchmal zieh ich den Wolfspelz an, bin als Hand im Getriebe, Öl auf dem Feuer, fehle Dogmen sind mir nie geheuer, Mafia, Politiker, die Anwaltschaft, aus das alles so, hab ich nie gerappt, Faschismus, Faulheit, geht mir auf den Sack, ich geb mich lieber mit poetischem ab, versuch meine Schatten zu akzeptieren, Wiederholungstäter ist bei mir nicht drin, ein Mann, die Frau, das Kind in mir will ich finden und lieb haben, was sonst ist das hinten, mir selbst verliebt, Narzissen gleich, aber sag ich, das ist doch jeder von euch. So bin ich. Das war's, danke.